Eines Tages entdeckte der Schreinermeister Eder beim Aufräumen in seiner Werkstatt ein schönes, dickes Stück Lindenholz. Er drehte es in der Hand hin und her und erinnerte sich, dass er vor vielen Jahren etwas daraus schnitzen wollte. Aber nie war er dazugekommen. Er bekam große Lust, wieder einmal ein Schnitzmesser in die Hand zu nehmen. Nach Feierabend war es soweit. Der Meister Eder suchte das Werkzeug zusammen und saß versonnen vor dem Stück Holz. Plötzlich rief er. Pumuckl? Ja? Jetzt weiß ich, was ich mache. Komm mal her. Ja, ich weiß auch, was ich mache. So, was denn? Ja, ich komme nämlich nicht her. Ich dichte. Ja, das trifft sich prima. Wenn du dichtest, dann hältst du dich still und dann kann ich deinen Kopf schnitzen. Was willst du denn mit meinem Kopf? In Holz schnitzen. Meinen Kopf? Also mein Kopf? Also da geht ja überhaupt, der geht niemals in ein Holz hinein. Nee, mein ich Kopf. Will nicht ich, deinen Kopf da reinschnitzen, sondern ich schnitzen aus dem Holz raus. So mal rein und mal raus und das alles mit meinem Kopf. Nein, nein, mein Kopf bleibt auf meinem Hals und mein Hals bleibt auf meinem Bauch. Ja. Und mein Bauch bleibt auf meinen Beinen und meine Beine bleiben auf dem Boden. Ja, ist ja gut, was du dir so vorstellst. Ich will doch gar nichts weiter als dich sozusagen porträtieren, verstehst? Protnepieren, also schon dieses Wort ist schrecklich. Jetzt red doch keinen Schmarrn, schau. Du hast mich doch einmal gemalt, erinnerst dich? Ganz gelb hast du mir Gesicht gemalt, ja. Und ganz grün hast du die Putzfrau gemalt. Ja. Sowas nennt man porträtieren. Ach, ich mal dich nicht, sondern ich schnitz dich in Holz. Das heißt, dein Kopf mache ich in Holz. Dann habe ich ja plötzlich zwei Köpfe. Ja. Meinen eigenen und einen hölzernen. Ja, das ist doch praktisch. Der eine kann unsichtbar werden und der andere bleibt allerweil sichtbar. Ein immer sichtbarer Pumuckelkopf. Uiuiui, da muss ich jetzt aber zuerst mal nachdenken, ob das gut ist, ob ich das überhaupt wollen will. Geh zu, das tut dir doch nichts. Ja, vielleicht will ich mich selbst gar nicht immer und immer sehen, weißt du? Wenn ich da bin, dann bin ich ja gleich zweimal da. Und wenn ich weg bin, dann bin ich ja immer noch da. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich den Holzkopf anschaue. Und wenn du mich ungeschnitzt anschaust, dann freust du dich wohl überhaupt nicht. Aber natürlich, über den geschnitzten Pumuckl freue ich mich nur, wenn du weg bist. Nein, nein, nein, nein, nein. Wenn ich weg bin, dann sollst du dich nicht freuen, sondern traurig sein und mich suchen. Und dann sollst du rufen, lieber, lieber Pumuckl, komm doch wieder. Ja, das tue ich trotzdem. Ein Holzkopf kann dich ja nicht ersetzen, Pumuckl, nicht? Aha, na, kein bisschen. Kein bisschen. Und wenn du mich mal schimpfst, dann darfst du den Holzkopf schimpfen. Ja, also, das sehen wir dann schon, gell? Ja, zuerst muss ich es überhaupt fertig bringen, dass er dir ähnlich wird. Das ist ja noch nicht gewiss, ob ich das kann, nicht? Ja. Aber du kannst dich ein bisschen ruhiger halten. Setz dir mal in deine Schaukel. In die Schaukel? Ja, so, dass das Licht ein bisschen auf dein Gesicht fällt. Ja. Kannst du ja was dichten dabei, ja, ne? Ja, aber das Dumme ist, wenn Licht auf mein Gesicht fällt, dann kann ich nicht dichten. Doch. Gedicht über Licht. Ein Gedicht übers Licht? Das mache ich nicht. Das reimt sich doch, ne? Oh, ja. Au! Ja, was ist denn? Ach, du darfst meinen Holzkopf nicht so hauen. Nein, zuerst muss ich mal das Gröbste weg, ne? Jetzt bin ich aber schon lange genug ruhig gesessen. Jetzt will ich wieder unruhig sitzen oder unruhig stehen oder unruhig herumhüpfen. Geh, nur ein bisschen, Pumuckl. Bleib nur so sitzen. Komm, mach ein Gedichtel, dann fällt dir Sitzen nicht so schwer. Ich kann doch nicht einfach ohne Grund ein Gedicht machen. Doch. Ein echter Dichter dichtet nur, wenn er gern dichtet oder wenn ihm gerade ein Gedicht einfällt. Nein, die dichten auch, wenn ihnen nichts einfällt, glaub mir's. Das glaube ich aber nicht. Nein, das glaube ich nicht. Außerdem hast du einen Grund für ein Gedicht. Ja. Da, die Schokolade kriegst du nachher dafür. Aha. Naja, also wenn du meinst... Ja, komm. Nachher krieg ich Schokolade. Nein, ich krieg sie gleich. Denn es juckt in meiner Wade und voll Hunger ist mein Beich. Also Pumuckl, das ist kein gutes Gedicht. Man kann nicht Beich reimen, wenn's Bauch heißt. Doch, das kann man schon. Wenn man vor lauter Hunger, nicht? Wenn also vor lauter Hunger zum Beispiel der Bauch bleich ist, dann ist er kein Bauch mehr, sondern ist er ein Beich. Na, das ist nicht gut. Na. Also, was du da machst, ist auch nicht gut. Du schnitzt ja lauter Ecken statt einen runden Kopf. Das ist ja ein Raueckkopf, ein ganz dummer. Und links und rechts machst du wohl Hörner hin. Riesenhörner. Na, da kommen deine großen Ohren hin. Dazu brauche ich viel Holz. Nein, dazu brauchst du gar kein Holz, weil ich gar keine großen Ohren habe. Ich habe überhaupt keine Ohren, wenn ich die Haare drüber tue. So viel Haar hast du ja gar nicht, dass nicht alleweil noch deine Ohren rausschauen. Die kann man immer sehen. Nein, die kann man nimmer sehen. Ich tue was anderes über meine Ohren. Jawohl, ich hole ein Handtuch oder ein... Ah, ich weiß, ich tue deinen Hut über meine Ohren. So, jetzt kein Ohr, kein Aug und keine Nase mehr. Der Hut deckt alles zu. Geh zu, Pumuckl, tu den Hut wieder runter. Nein, der Hut bleibt drauf. Du, ich mach keine so großen Ohren. Da kommt noch viel Holz weg davon. Komm wieder her und häng den Hut am Nagel. Nein, es ist sehr gemütlich in dem Hut. Da kann man sogar besonders gut dichten. Im Hut ist's gut, da ruht der Mut. Drum tut man gut, ruht man im Hut. Hui, das ist ein gutes Gedicht. Mit keinem bisschen einem falschen Reim drin. Ja, also, dann bleib von mir aus drin in deinem Hut. Jawohl! Den Kasperlkopf krieg ich ja so auch noch hin. Der Meister Eder arbeitete mit Feuereifer an dem Holzkopf. Und je länger er arbeitete, desto ähnlicher wurde der lustige Kopf mit den großen Ohren dem Pumuckl. Der Meister Eder hätte fast vergessen, dass er ja auch noch Schreinerarbeiten zu machen hatte. Wäre nicht die Werkstatttür aufgegangen und die Frau Hörmann hereingekommen. Grüß Gott, Herr Eder. Grüß Gott, Frau Hörmann. Ist mein Eckschränkchen schon fertig? Nein, noch nicht ganz. Ich bin noch nicht ganz dazugekommen. Sie wissen schon, wie es so ist. Es kommt einem allerweil wieder was dazwischen. Ui, was machst du denn da? Da. Ja, da habe ich bloß was ausprobiert. Wissen Sie, ich schnitze ein bisschen in meiner Freizeit. Mei, ist das ein origineller Kopf. Wie pfiffig der schaut. Man meint fast, man sieht ihn zwinkern. Finden Sie? Man muss ihn richtig gern haben. Wird das jetzt eine Marionettenpuppe? Marionetten? Sieh, das ist gar keine schlechte Idee. Wenn ich da noch einen Körper hinmache und das Ganze hängt an Fäden, na, könnte man den richtig umeinander hupfen lassen. Kleider müssen Sie ihm noch anziehen. Ja, freilich. Bloß... Im Schneidern bin ich kein Meister. Ah, Herr Eder, da könnte ich Ihnen helfen. Ja. Wissen Sie was? Ich ziehe die Marionette an, wenn Sie soweit sind. So? Ja, das ist wirklich nett von Ihnen. Wenn ich mir vorstelle, wie nachher die zwei da herin umeinander hupfen. Welche zwei? Naja, der Puppen. Ich meine, die Puppen und ich. Aber Sie müssen doch deswegen nicht mithüpfen. Oh, sagen Sie das nicht, Frau Hörmann. Man weiß nie, was man alles muss, wenn man plötzlich eine Marionetten im Haus hat. Als die Frau Hörmann gegangen war, wollte natürlich der Pumuckl genau wissen, was eine Marionette ist und wieso die hüpfen kann. Und was er da hörte, stimmte ihn sehr misstrauisch. Ach, das ist ja dumm, wenn das alles an einem Faden hängt, der Kopf und der Fuß. Und der Arm und der Bauch, das sieht sich ja ganz scheußlich aus. Ah, woher denn? Die Fäden sieht man doch fast gar nicht. Man meint, die Puppe bewegt sich ganz von allein. Aber ich meine das aber dann nicht. Ja, du brauchst das ja auch nicht. Ich bringe alle Fäden durcheinander, ja, jawohl. Jetzt möchte ich bloß wissen, warum du dich gar so sträubst gegen den Pumuckl Nummer 2. Weil es keine 2 Pumuckl gibt und weil immer sichtbar sein ganz bestimmt eine ganz große Koboldschande ist. Ja, also pass auf, Pumuckl, dann ist das halt kein Pumuckl, sondern ein Puhwackel. Und es ist kein Kobold, sondern eine Marionette. Das ist eine Mario, gar nicht nette. Jetzt wart's doch ab, bis fertig ist. Dann wirst du schon sehen, wie nett der wird. Der Meister Eder schnitzte und bastelte bis in die späte Nacht hinein. Und er hatte, ganz im Gegensatz zum Pumuckl, an dem entstehenden Puhwackel einen Heidenspaß. Am nächsten Tag brachte er den Puhwackel zu Frau Hörmann. Und nun hättet ihr die beiden Erwachsenen sehen sollen. Sie freuten sich wie die Kinder. Und die Frau Hörmann nähte auf der Stelle, nach Herrn Eders Angaben, ein Puhwackelgewand. Und dann konnte die Vorstellung losgehen. Da die Frau Hörmann nicht wusste, dass es einen Pumuckl gibt, konnte sie sich totlachen über das, was der Meister Eder dem Puhwackel alles in den Mund legte. Es wurde spät, bis der Meister Eder nach Hause kam, aber der Pumuckl war noch wach. Da stellte der Schreinermeister die Puhwackel-Marionette auf den Boden und ließ sie sich verneigen und sagen: Oh, Pumuckl, bist du noch wach? Ja, da kann ich dich ja noch begrüßen und mich vorstellen. Ich bin der Nein, du bist gar nichts. Hör auf, dich zu bewegen. Hör auf. Ja, Pumuckl, du wirst dich doch nicht vor einer Puppe fürchten. Ich mag Puppen nicht. Nein, die glotzen alle so dumm. Aber der da doch nicht. Der schaut dir doch ähnlich. Und wie? Ich will nicht so ausschauen wie der. Ja, aber das ist doch lieb. Frau Hörmann hätte die Puppe am liebsten behalten. Dann hättest du sie ihr ja geben können. Für immer. Aber Pumuckl, ich verstehe dich nicht. Du hast dir doch allerweil jemand zum Spielen gewünscht. Jetzt hast du doch den Tubakel. Schau, wie der sich gut bewegen kann. Richtige Schritte kann er auch machen. Ja, darf ich zu dir kommen? Ich möchte dich begrüßen. Nein, du darfst nicht zu mir kommen. Und in mein Bett darfst du auch nicht. Nein, du bist ein ganz hässlicher, dummer Tubakel. Also weiß ich. Da weint ja der Pubakel gleich. Soll er doch weinen. Los, wein doch weiter. Wein doch. Nein, jetzt weint er nicht weiter. Jetzt nehme ich ihn auf den Arm und tröste ihn. Ja, du bist mein lieber Pubakel, mein ganz, ganz braver Pubakel. Ein dummer, hässlicher Holzkopf ist das. Eine Koboldschande ist der. Aber geh. Der kann ja überhaupt nichts. Schau nur, wie dumm die Arme von dem herunterhängen. Die kann man dem ja ausreißen. Du, Geld, das wirst du schön bleiben lassen. Der wird nichts ausgerissen. Meinst du, ich mache mir solche Arbeit, nur damit du deine Bosheit dran auslassen kannst? Jawohl, das meine ich. Da hat man einen Spaß und glaubt, man macht dir auch eine Freude. Und dann bist du bloß recht streitsüchtig und kreislig. Ach, ich gehe jetzt ins Bett und nehme meinen Tubakel mit. Gute Nacht, und du kannst doch herunten in der Werkstatt dein Grand ausschlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Naja, geh nur mit deinem Wackelkopf, Puwackel. So soll ich ausschauen. Da kann ich ja nur lachen. Und außerdem darf er nicht Puwackel heißen, sondern nur Wackel. Das Puh gehört mir. Wickelwackel darf er heißen. Fadenwickelwackel. Gib Acht, dass ihr euch nicht in den vielen Fäden verwickelt, sonst muss ich alle abschneiden. Abschneiden, das ist eine Idee. Wenn ich dem Puh, dem Wackel ohne Puh, einfach alle Fäden abschneide, dann kann er sich nicht bewegen und dann kann Meister Eder nicht mehr mit ihm spielen und dann kann er nur noch mit mir spielen und nur noch mich auf den Arm nehmen und trösten. Und ich muss sehr bald sehr fest getröstet werden. Jawohl. Und schon hüpfte der Pumuckl durch das nächtlich dunkle Haus, um eine Schere zu suchen. Er fand natürlich auch eine. Der Meister Eder hatte die Marionette an einen Garderobenhaken in dem kleinen Vorraum zu seiner Wohnung aufgehängt. Und weil gerade Vollmond war und dessen Strahlen auf die Puppe fielen, hing sie wie etwas gespenstisch Lebendiges in dem bleichen Licht. Der Pumuckl bekam richtig Herzklopfen, als er den Pubakel anschaute. Da bist du ja, du scheußlicher Wackel. So sehe ich überhaupt nicht aus wie du. Und Fäden habe ich auch keine. Du kannst dich ja gar kein bisschen von alleine bewegen. Bei dir muss man ja an einem Faden ziehen, damit du mit dem Kopf wackelst. Soll ich mal? Da muss ich ja bloß oben auf den Kleiderhaken hüpfen, an dem du mit deinen dummen Fäden hängst. Und wenn ich dann alle Fäden durcheinander ziehe, da machst du lauter dumme Fäden durcheinanderbewegungen. Und dann bist du ein Zappelgespenst. Huhu! Ich habe überhaupt kein bisschen Angst vor dir. Kein bisschen. Aber du musst Angst vor mir haben. Schau nur, was ich da habe. Jawohl, eine Schere, jawohl. Und weißt du, was ich mit Scheren mache? Fäden abschneiden. Und was tue ich jetzt? Fäden abschneiden. Einer ist schon ab. Und noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Und ach, da. So, da liegst du jetzt auf dem Boden und siehst aus wie eine tote Katze. Und tote Katzen sind was ganz Scheußliches. Will ich gar nicht mehr sehen. Will ich gar nicht mehr sehen. Nein, will ich nicht sehen. Will ich nicht sehen. Der Pumuckl verkroch sich in sein Bett und zog die Bettdecke ganz über den Kopf. Aber das nützte nichts. Er sah vor sich immer noch den Pubakel wie tot auf dem Boden liegen. Und plötzlich dachte er an das Gesicht von Meister Eder morgen früh und fühlte sich ganz elend. Der Meister Eder entdeckte die Puppe mit den abgeschnittenen Fäden gleich am nächsten Morgen. Kein Zweifel, das hatte der Pumuckl getan. Während der Meister Eder die Puppe betrachtete, fiel ihm das entsetzte Gesicht des Pumuckl von gestern Abend ein, als sich die Puppe vor ihm verbeugte. Der kleine Kobold musste gedacht haben, die Puppe lebt. Mit einem Mal war der Meister Eder nicht auf dem Pumuckl böse, sondern auf sich selbst. Er als Erwachsener hätte gescheit genug sein müssen, den kleinen Pumuckl nachts nicht so zu erschrecken. Er trug den Pumuckl in das Schlafzimmer, legte ihn auf den Kleiderschrank und beschloss so zu tun, als wäre nichts geschehen. Als der Meister Eder in die Werkstatt kam, schnarchte der Pumuckl, als würde er schlafen. Guten Morgen, Pumuckl. Was ist? Magst du eine Tasse Kakao? Wie bitte? Was hast du gesagt? Ob du einen Kakao magst? Oh, Kakao ist was sehr Gutes, mit viel Zucker. Aber vielleicht habe ich gar keinen so großen Hunger. Ja, warum denn? Ist der nicht gut? Doch. Der Pumuckl, der wird doch nicht unsichtbar, oder? Nein, der bleibt sichtbar. Ja, dann möchte ich eigentlich jetzt gerne unsichtbar sein und der sichtbare Pumuckl kann von mir aus meinen Kakao haben. Ja, wie das denn? Ich denk... Du kannst ihn ja dann auch schimpfen. Ja, warum soll ich ihn denn schimpfen? Weil er alle seine Fäden abgeschnitten hat. Und weil er sich jetzt nicht mehr bewegen kann. Und weil er auf dem Boden liegt. Ach so, ja. Deswegen müsste ich ihn eigentlich schimpfen, ja? Ja. Den geschimpft, gehört er? Ja, der gehört geschimpft. Der freche Kerl hat dich gestern Abend erschreckt. Dieser freche Kerl! Ja, und wenn er sich noch bewegen könnte... Ja, dann müsste man alle zwei schimpfen. Jawohl, alle zwei! Ja, aber so geht es ja nicht. Der ist hin. Und ich habe ihn oben hinterst auf den Schranken aufgelegt. Ganz weit hinten? Ganz weit. Und du schimpfst kein bisschen? Wen? Den Pumuckl? Nein, den Pumuckl. Na, den schimpfe ich nicht. Ja, aber ich habe doch mit der Schere... Das weiß ich schon. Aber ich habe mir einen Spaß auf deine Kosten gemacht. Und das war auch nicht richtig. Ja, wenn du eine Freude an dem Pumuckl gehabt hättest und wenn wir zwei, du und ich, ein Pfunds Gaudi mit ihm gemacht hätten, du hättest ihn tanzen lassen und ich hätten tanzen lassen, aber so... Aber so lassen wir ihn einfach auf dem Schrank ohne Pfunds Gaudi. Ja. Und nicht seufzen. Ja, also das werde ich wohl noch dürfen, wenn was kaputt ist, was mir einen Spaß gemacht hat. Ja. Ja, und warum seufzt du? Weil ich das auch darf, wenn was kaputt ist, was dir Spaß gemacht hat. Und dann seufzte der Pumuckl noch einmal. Aber das war eine Stunde später. Der Meister Eder war weggegangen, um ein paar Besorgungen zu machen. Der Pumuckl saß in seiner Schaukel und dachte nach. Komisch, der Pumuckl auf dem Schrank tat ihm leid. Und der Meister Eder auch. Und überhaupt. Und da musste er tief seufzen. Ist gar kein Pfund Spaß, wenn der Pumuckl, also der Wackel, meine ich, auf dem Schrank liegt. Es ist viel Pfund spaßiger, wenn er tanzt. Ist aber doch schon tot. Wie mausetote Katze ist er tot. Und Katzen mag ich gar nicht. Und Pumuckls mag ich bloß, wenn... muss ich mal nachschauen. Hui. Hallo, du, hallo, hier, ich bin auf dem Schrank bei dir. Hallo, du, magst du Spaß machen? Lass dich doch mal bitte anschauen. Hui, du siehst ja überhaupt kein bisschen traurig aus. Nur, also deine Ohren sind eine sehr traurige Sache. Die sind ja viel zu groß. Du, hallo, wackel doch mal mit dem Kopf. Wackel. Ist sehr komisch, wenn ich dich mit dem Kopf wackeln lasse. Du, wackel doch mal ein Ja. Ja. Und jetzt wackel mal ein Nein. Ja, schön. Also jetzt machen wir Ja, Nein, Ja, Nein. Und jetzt den Fuß hoch. Und jetzt den anderen Fuß. Und jetzt den wieder. Und jetzt den Arm. Und jetzt. Oh, schade, das geht nicht. Gleichzeitig alle, das geht nicht. Das geht ja nur, wenn die Fäden... Sag mal, du dummer Wackel, soll ich dir die Fäden wieder ganz machen? Ich bin nämlich ein großer Fäden-Wieder-Ganz-Macher. Jawohl! Wir haben hier nämlich eine Schreinerei und da gibt es Leim. Und mit Leim kann man alles leimen. Auch Fäden. Hey, du, schau nicht so schlau. Ich bin viel schlauer, merkt ihr das? Und jetzt komm mal mit in die Werkstatt. Da wirst du staunen, wie fein ich dich wieder mache. Aber von dem Schrank hier, da musst du schon selber runter. Weißt du, du bist nämlich zu schwer für mich, verstehst du? Also ich gebe dir jetzt einen tüchtigen, einen ganz, ganz tüchtigen Schubs und pups. Und drunten ist der Wackel. Und ich bin... So, ich bin auch unten. Ah, Ui. Ein Ohr ist ab. Das Wackelohr. Oh, kannst du denn nicht auf deine Ohren Acht geben? Ich wollte dich doch wieder ganz machen und jetzt machst du dich selber kaputt. Jawohl, du! Weil du nicht vom Schrank hüpfen kannst. Und ohne Ohr siehst du gar nicht mehr schön aus. Mit Ohr warst du fast ein Puhwackel, aber ohne... Und Meister Eder wird jetzt ganz bestimmt mich schimpfen und nicht dich. Und dabei wollte ich doch alles wieder gut machen. Ach, armer Puhwackel ohne Ohr. Oh, armer Puhmuckel mit Ohr. Halt, wir haben ja Leim. Dicken, pappigen Leim. Schnell, Puhwackel, schnell, bevor Meister Eder kommt, leimen wir alles wird geleimt. Komm, alles geleimt, komm her. So, ja, jetzt wollen wir das alles wieder zusammenleimen. So, jetzt pass auf. So, also, pass mal auf. So, alles in Leim tunken. Dieses Ende vom Faden und dieses und das Ohr. Das Ohr muss ich auch in Leim tunken. So, und noch ein Faden und alles in Leim und jetzt zusammen. Halt, nicht an mich, nicht an mich hinpacken, dummer Faden, an den Puhwackel. Gehst du nicht gleich weg von mir? Du Faden, nein, nicht ans Ohr, das Ohr doch nicht an meine Finger. Kiss, nicht alles ans Verkehrte hinpappen. Alles klebt an mir und nichts klebt an dem Puhwackel. Überall diese Fäden. Nein, Hilfe! Hilfe! Puhmuckel, was ist denn? Ja, wie siehst du denn aus? Verwickelt, verklebewickelt, verfaden verklebt. Und das Ohr ist auch voller Fäden. Ja. Und dafür ist der Kopf ohne Ohr. Und, ja. Und ich wollte doch alles gut machen. Ja, jetzt lass dich erst einmal auswickeln aus den Fäden alle. Man möchte meinen, du bist in ein Spinnennetz geraten. Ja, warum sind denn die Fäden alle voll Leim? Ja, weil ich sie doch zusammenpappen wollte, damit der Puhwackel wieder tanzen kann. Aber Puhmuckel, Fäden kann man doch nicht leimen, die muss man schon neu knüpfen. Ja, und das Ohr muss man das auch neu knüpfen. Na, das leimen wir wieder an. Aber vielleicht sollte man das Ohr weglassen und das andere nur wegschlagen. Nein! Ja, ich denke gerade, die Ohren gefallen dann nicht. Gefallen dir meine Ohren? Und wir? Gut, dann gefallen mir auch die Puhwackelohren. Und wir? Ja, also machen wir wieder ganz. Ja? Ja, machen wir wieder ganz und dann machen wir einen Tanz. Ja, der Puhmuckel, der Puhwackel und der Ederfranz. Ja, ui, das ist aber ein wirklich gutes Gedicht. Der Meister Eder richtete den Puhwackel wieder so her, dass man den Schaden gar nicht mehr sehen konnte. Und dann kam auch der Augenblick, auf den sich nicht nur der Meister Eder, sondern auch der Puhmuckel freute, die große Vorstellung vom Puhwackel. Einen ganzen Nachmittag lang spielten die zwei. Und es war gut, dass es ein Samstagnachmittag war, an dem ja die Werkstatt geschlossen ist.